Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Gott segne dieses Wort. Gestärktes Zeugnis. In diesem Bibeltext hier aus der Apostelgeschichte spricht Jesus Christus mit seinen Jüngern, mit den Aposteln, und er erklärt ihnen, worauf es ankommt, ein gestärktes Zeugnis zu haben, also als Zeugen für ihn gestärkt zu werden, also Zeugen für Jesus Christus. Und ganz wichtig zu hier ist zu verstehen, dass das, wie Jesus das hier sagt, eine wichtige Ermahnung ist und auch für uns eine Erinnerung an die dritte Person der Dreifaltigkeit, und das ist der Heilige Geist. Und Jesus Christus ermahnt, also die Jünger, ist also kurz davor, in den Himmel zu fahren, in die Himmelfahrt, ein echtes Ereignis und echte Menschen, echte Situation. Und lest mal selber durch in der Apostelgeschichte, das ganze erste Kapitel auch und dann auch das zweite Kapitel, wenn der Heilige Geist kommt. Aber es geht nicht nur um die Ankündigung des Heiligen Geistes, sondern um, dass wir uns Christus unterordnen und wie auch die Apostel zu der Zeit. Ja, denn es geht nur durch den Heiligen Geist gestärkt, dass wir eben Gott Zeugnis geben können. Also das heißt, wir von Jesus Christus erzählen können. Und nur durch den Heiligen Geist und nur durch ihn und durch ihn. Ja? Und darauf kommt es an. Und Jesus warnt also sie auch die Apostel, nichts zu tun, bevor der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist kommt dann im zweiten Kapitel am Pfingstwunder. Ja? Und liest das mal alles selber durch. Ich möchte da nicht so viel vorwegnehmen, also Kapitel 1 und 2. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir als Christen, wir, die wir zu Jesus Christus kommen, verstehen, wie wichtig das ist, dass wir als reuige Sünder zu Christus kommen, anerkennen, was er für uns am Kreuz getan hat, dass er gestorben ist für unsere Sünden, und dann auferstanden ist nach 3 Tagen, in den Himmel gefahren ist und den Heiligen Geist schickt, und wir dann uns ihm unterordnen als reuige Sünder. Und der Heilige Geist kommt in unsere Herzen und besiegelt uns bis in alle Ewigkeit. Jetzt schon, im Hier und Jetzt, aber auch bis in alle Ewigkeit in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und das ist das Wichtigste zu verstehen. Das ist, warum der Heilige Geist da ist. Die dritte Person der Dreifaltigkeit. Der Heilige Geist ist keine Energie oder irgendeine Kraft oder ein Kraftfeld oder ein Energiefeld oder irgend sowas. Es ist der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreifaltigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn, Jesus Christus. Und dann der Heilige Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit, der das und nur das, was Jesus Christus ihm übermittelt, uns ins Herz spricht. Und darauf kommt es an, zu verstehen, dass wir hören, wie der Heilige Geist uns ins Herz spricht, was wir denn zu tun haben, tun sollen, was wir nicht tun sollen und auch welchen Zeitrahmen und Plan Jesus hat für uns, für bestimmte Aufgaben. Also für unser Zeugnis, dass wir die gute Nachricht, ja, die Gospel von Jesus Christus anderen Menschen mitteilen wollen. Und darauf kommt es an. Ja? Also lasst euch da Mut machen und geht mal rein. Das Lukas-Evangelium ist eben auch von Lukas geschrieben, ja. Der auch die Apostelgeschichte niedergeschrieben hat. Und es ist besonders in beiden, ist eben die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes, also die dritte Person der Dreifaltigkeit, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ja? Und wenn ihr also noch mehr über den Heiligen Geist erfahren wollt, dann geht in das Johannesevangelium, Kapitel 14, 15 und 16, und Jesus erzählt, bevor er gekreuzigt wird, für uns stirbt am Kreuz und wieder aufersteht am dritten Tag, spricht er den Aposteln und uns auch, die wir die Bibel lesen, ins Herz, wer der Heilige Geist ist und welche Funktion er hat. Genau da beschrieben, also Johannes Evangelium, Kapitel 14, 15 und 16. Und ja, lernt mal, geht in die Apostelgeschichte rein, schaut mal, wie der Heilige Geist wirkt in und durch das Leben anderer und ja, seid guten Mutes, denn nur durch den Heiligen Geist und dass wir uns ihm unterordnen, können wir die gute Nachricht in voller Stärke, so wie Gott das und möchte und nicht wie wir das in eigener Kraft tun wollen, können wir dann Gottes Willen erfüllen in unserem Leben und in seinem Zeitrahmen, nicht in unserem. Ja, also darauf kommt es an. Das ist das gestärkte Zeugnis hier und das macht uns Mut zu verstehen, dass Jesus Christus bei uns ist und durch den Heiligen Geist, also unseren Freund und Helfer, uns hilft auf unserem christlichen Lebensweg jetzt und bis in alle Ewigkeit. Und dafür sind wir sehr dankbar. Lieber Jesus, wir danken dir hier für die Ankündigung des Heiligen Geistes da in der Apostelgeschichte. Dann eben, bevor du eben bestimmte Anweisungen gibst, bevor du in den Himmel fährst und auch überhaupt für, dass du uns erklärst, wie der Heilige Geist wirkt und was er zu tun hat und uns hilft in unserem Dasein und unserem täglichen Leben, wie wir Jesus Christus folgen. Und wir tun gut daran, ihm zuzuhören in unseren Herzen und ihm zu folgen. Denn er ist unser Helfer und er hilft uns mit Rat und Tat, oftmals in Weisen und Sachen, in Dingen, die wir gar nicht verstehen. Und vor allem, wenn wir warten müssen. Oft ist unser eigener gesunder Menschenverstand schon da und sagt uns, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und da tun wir gut daran, dir zuzuhören. Und du hilfst uns dann zu verstehen, was das denn ist, was nun nicht richtig ist oder was wir tun sollen. Und besonders stärkst du uns, wenn wir warten müssen. Auch wenn andere Menschen vielleicht in Eile sind, soll uns das nicht beeinflussen. Aber du bist nie in Eile. Und die Bibel lehrt uns das auch. Oftmals sind bestimmte Perioden oder Zeitabschnitte da, die auch länger sind, Herr Jesus, wir wissen das. Das können auch manche Monate sein oder Jahre, aber das heißt nun auch nicht, dass du uns mehr oder weniger liebst, aber einfach, dass dein Wille und dein Zeitrahmen noch nicht erfüllt sind. Und das ist immer so und das ist speziell für jeden Menschen auch sehr speziell in unserer persönlichen Beziehung mit dir, unser Jesus. Also mach uns Mut, besonders wenn wir warten müssen und geduldig sein müssen. Wenn du uns, so wie du uns leitest, durch den Heiligen Geist und uns in unsere Herzen sprichst. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.